Digga, heute Morgen hatte ich den übelsten Kackwurst, Alter. Ich hab gedruckt und gedruckt und da war kein Ende in Sicht, Digga. Das tat richtig weh. Muss ich dir sagen, den Code war so hart, Alter. Also ich dachte, mir reißt das Arschloch. Aber dann irgendwann nach langem Drücken und Brennen im Arschloch kam dann etwas raus, nachdem ich mir den Ernest abwischte und das Tuch voller Blut war, Alter. Da muss ich sagen, hab ich alles gay gegeben, Alter. Ganz das Arschloch penetriert hab ich mir mit meinem eigenen Code. Ja. Ich gehe jetzt erstmal richtig schön in die Toilette durchfallen. Ich gehe jetzt mal richtig schön in die Toilette durchfallen. Digga, heute Morgen hatte ich den übelsten Kackwurst, Alter. Ich hab gedruckt und da war kein Ende in Sicht, Digga. Das tat richtig weh. Muss ich dir sagen, den Code war so hart, Alter. Also ich dachte, mir reißt das Arschloch. Aber dann irgendwann nach langem Drücken und Brennen im Arschloch kam dann etwas raus, nachdem ich mir den Ernest abwischte und das Tuch voller Blut war, Alter. Da muss ich sagen, hab ich alles gay gegeben, Alter. Ganz das Arschloch penetriert hab ich mir mit meinem eigenen Code. Ja. Ich gehe jetzt mal richtig schön in die Toilette durchfallen.